Weiter geht's mit dem Friedensfest Rostock, 10. Juni 2023. Mehr Interviews in dieser Stunde, jetzt wieder ein 30 Minuten Nonstop Music Blog. Der führt uns nach Italien, ein Künstler, der im Ostblock sehr bekannt ist, Savage O'Neill. Savage Roberto Zanetti, das war in der UdSSR, aber auch in Polen, Ungarn, Tschechien, überall ein ganz großer Hit, läuft heute noch im Radio, wie auch Arnulf Wenning dort sehr erfolgreich war mit Rot zu Rot. Der Sommer hing wie Blei über der Vorstadt, seit Tagen war es nur noch heiß. Unter Bäumen lachte die Mädchen und ich stand unter Strom und Schweiß. Dann schnappte ich mir meinen Sattel, nahm ein neues rotes Tuch. Der Sommer zog mich in die City, wie im stille bedrückende Flut. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mir war klar, was heute passieren wird. Jemand gab mir roten Wein. Du mein, oh, oh, oh, oh, oh. hängt wie Blei über der Vorstadt. Seit Tagen ist es nur noch heiß. Unter Bäumen lachen die Mädchen. Und ich steh unter Strom und schweiß. Unser Mut ist der Wein. Unser Mut ist der Wein. Du mein. Nicht 20, nein, 30 Minuten nonstop. Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Thank you. and it's all for you. Gathered here tonight, did it up just right. Radio Marabu. Drives a brand new Mercedes Benz. He's got another one just like it, just like all his friends. His wife is playing tennis and his kids are off at school. He drives home to his empty house, sits by his empty swimming pool. But he's got power windows, he's got power brakes, he's got a power bed. Push a button and it shakes. He's got no one to talk to and tears are rolling down his face. He ain't got the power of love, the power of love. Lewis drives a beat up 69 dark, swears it's the Statue of Mary, keeps the car from falling apart. With Gracie right beside him, sitting closer than a smile. She's got her head on his shoulder, he loves to drive and hold her. He got no power windows, got no power brakes. He ain't got no power nothing, but he got what it takes. He's got Gracie's arms around him and a smile on his face. He's got the power of love. No air conditioned, no cellular telephone. He goes rumbling down the highway, listen to his AM radio. When I'm out the window and I smile upon his face, makes you wonder how it got there. Till you see him look at Grace, see him look at Grace. He's got the power. Ain't that the power of love? He's got the power. Ain't that the power of love? He's got the power. Ain't that the power of love? He's got the power. Ain't that the... He got no power windows, got no power bricks. He ain't got no power nothing, but he got what it takes. He's got Gracie's arms around him and a smile on his face. The power of love. No air conditioned, no cellular telephone. He goes rumbling down the highway, listening to his AM radio. When I'm out the window and I smile upon his face, makes you wonder how it got there. Till you see him look at Grace. Sensational 70s. The whole Fischer. Baby, it's immer brillant, BC Camp Lights. Davor die neue Single von Texas, wir hatten Led Zeppelin und Billy Forken, Greta Van Fleet. Das war ein bisschen Classic Rock. Zweimal Arnold Fanning und Savage aus Italien. Weiter geht's mit dem Friedensfest. Radio Marabu auf Mittel- und Kurzwelle. Du magst doch auch Schwarz-Weiß-Fotos. Radio Marabu. Alternative Music. Friedensfest bei Rostock. Lühl haben wir schon gesprochen. Jetzt spreche ich mit Kerstin, die begleitet ihn musikalisch. Ja, was hat dich hier geführt? Naja, ich bin die musikalische Partnerin von Lühl. Ich spiele mehrere Instrumente und ich bin schon lange mit Lühl gemeinsam unterwegs. Bestimmt fast 20 Jahre, würde ich mal sagen. Wir kennen uns über die 17 Hippies. Da haben wir lange zusammen gespielt. Und genau, und jetzt spielen wir im Duo, in Trio-Versionen, also in allen möglichen Konstellationen. Hippies sagt man ja nach, sie sind für den Frieden und wir sind ja hier bei einem Friedensfest. Dein Statement. Also natürlich bin ich für Frieden, wie viele andere auch. Und ich hoffe, dass sich diese ganze Situation, die wir jetzt haben, in irgendeiner Art und Weise schnell bereinigt. Es kann nicht mehr so weitergehen. Also ich kann es auch eigentlich nicht mehr aushalten. Ich kann auch fast gar keine Nachrichten mehr gucken. Ich finde es so schlimm, was da passiert. Und ich finde es auch so furchtbar, dass es auch so einem schwer gemacht wird, da richtig durchzublicken. Ja, also ja, man erfährt wenig. Ich kämpfe ja auch jeden Tag mit einer 25-minütigen Nachrichtensendung. Ich muss ehrlich zugeben, im Moment, ich hoffe das natürlich auch. Also ich hoffe, dass, ich nenne es oftmals, ich hoffe, dass irgendjemand die Notbremse tritt, dass wir da noch rauskommen. Im Moment ist mein Optimismus nicht besonders genährt. Geht mir genauso, ja, also was da jetzt auch passiert ist, auch jetzt hier mit diesem Stausee, der, also ja. es ist so unfassbar, ja, also ich weiß auch nicht, wie die beiden Seiten sich in irgendeiner Art und Weise annähern sollen, ich weiß auch gar nicht, wie man das irgendwie hinkriegt, dass es da einen Frieden gibt, ich weiß es nicht. Weißt du, worum ich mich auch sorge, das ist eigentlich Europa an sich. Für mich ist Russland das größte Land Europas, Moskau die größte Stadt, ein Europa ohne Russland kann ja eigentlich gar kein Europa sein irgendwie. Es ist ja nicht nur Russland, also es ist ja dann, Ukraine ist auch ein riesengroßes Land, ja. Also das Ganze, was wir eigentlich ab Polen, das ist so, also Ungarn und so weiter und so fort, ja, wir denken immer nur quasi für unser EU-Westeuropa, ja, wir haben eigentlich nie weiter Richtung Osten gedacht, ja, und das fällt uns jetzt eigentlich auch ein bisschen auf die Füße. Wir singen für den Frieden. Ich freue mich, dass du hier gesprochen hast. Ich würde dich jetzt mal aus dem Bauch heraus fragen, möchtest du noch einen Musiktitel, den ich dir jetzt spielen darf? Wir machen ja Radio. Und du hast alles dabei? Ich hoffe es mal. Dann wünsche ich mir von Bob Dylan, von der Desire-Platte, One More Cup of Coffee. Also die Bob Dylan-Platten haben wir alle, also das kriegen wir hin. Okay, danke schön. Auf den Kaffee. Kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Friedensfest bei Rostock. Wir sitzen im Wind. Carsten Treuke versucht, sich eine Zigarette anzuzünden. Es hat leider nicht geklappt. Drum ohne Rauch. Willkommen. Was treibt dich hierher? Wir haben uns ja, muss ich dazu sagen, wir hatten ja das Vergnügen gehabt, gemeinsam bei der großen Demonstration am Brandenburger Tor mit Sarah Wagenknecht uns erstmals persönlich kennenzulernen. War sehr schön. Ja, was treibt dich hierher? Ja, das war sehr schön, als wir uns kennenlernten, zumal ich ja auch eine riesige Hühnersuppe vorbereitet. Eine fantastische Hühnersuppe. Und mich treibt hierher in der Einladung. Das hat ja der Jens Fischer-Rodrian organisiert. Und außerdem kenne ich auch die Sabine von Menschlich Wirtschaften und so verschiedene Leute. Und ich finde das alles gut, was Menschen zusammenbringt. Und natürlich, heute gibt es ein Friedensfest, auch vor traurigem Hintergrund. Ja, angefangen hat sich ja da vieles zu verändern mit der Pandemie vor einigen Jahren. Und jetzt ging das so mehr oder weniger bewusst oder nicht bewusst nahtlos ineinander über. Jetzt sprechen wir im allerschlimmsten Fall über Weltkrieg. Hättest du dir das träumen können lassen? Vor etwas über 3 Jahren, nein, so nicht, auf keinen Fall. Und eigentlich noch vor 2 Jahren habe ich gesagt, nein, Krieg, das machen die nicht nochmal. Ich habe es ehrlich gesagt sehr lange vorher gesagt, das weißt du ja auch, du hörst ja die Audiodatei. Was mich allerdings, und da kann ich mein Entsetzen auch zum Ausdruck bringen, was mich wirklich entsetzt ist, mit welcher Selbstverständlichkeit man Dinge über Bord geworfen hat, auch blanken Militarismus, völlig irre, die ich für undenkbar gehalten habe. Auch eine Feindbildzeichnung wie im Stürmer im Prinzip, ja, also das überrascht mich wirklich. Dem stimme ich komplett zu. Wenn ich jetzt so ein analytischer Redner wäre, könnte ich es genau aufdröseln. Es gibt da bestimmte Prinzipien, wie man ein Feindbild aufbaut. Und das ist alles 1:1 genauso jetzt gekommen. Plus das Verbot, das auch noch zu markieren und deutlich zu sagen. Ich sage es trotzdem. Und dadurch, dass diese selbstverständliche Waffenlieferung in die Ukraine als Erzählung und als Muss direkt aus der Corona-Maßnahmen-Erzählung kommt, denke ich, irgendeinen Zusammenhang gibt's doch. Ich durchschaue sowas nicht, aber bisher haben sich ja leider alle Verschwörungstheorien immer wieder bewahrheitet. Wollen wir nicht mit dem Schlimmsten rechnen, aber zumindest scheinen sie im Moment sehr entschlossen zu sein. Ja klar, das sage ich auch relativ oft, dass all das, wir können jetzt wie im Schulbuch, wie wir es in der DDR in der Schule gelernt haben, können wir jetzt nachvollziehen, wie das weitergeht oder wie sich das aufbaut und wie Stück für Stück eins zum anderen ja, kommt. Was kann man tun? Wenn ich das wüsste, ich kann ja nicht viel, ich kann ja nur singen und umherreisen und meine Meinung sagen, aber Aber es gibt ja noch was neben den aktuell politischen Dingen. Es gibt ja auch etwas, was in den Seelen stattfindet. Dafür ist die Musik da für mich. Und ich hätte auch die Zeiten der, und ich sag's ganz bewusst, Pandemie nicht überlebt ohne Musik. Und ich glaube, das gehört immer weiter verbreitet. Obwohl ich manchmal mit Überraschung feststellen muss, dass es Menschen gibt, die gar nichts empfinden bei Musik. Vielleicht sind das ja keine Menschen, wer weiß. Das ist faszinierend. Du kommst ja aus einem kommunistischen Elternhaus. Da wurde dir ja mit Sicherheit auch vieles mit in den Weg gegeben. Auf jeden Fall. Und es waren die Ideale meiner Urgroßeltern schon, die ich ja selbst auch mit vertreten wollte und bin ja auch in dem, das war sehr positiv, aufzuwachsen mit dem Gedanken, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das habe ich auch so empfunden, ja. Ja, wobei dann natürlich so, als ich dann 15, 16 wurde und dann war die Biermann-Ausbürgerung und dann war dies und das und das kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber dann so Schritt für Schritt kam es mir dann doch ein bisschen verkehrt vor und so musste ich schon mal viele Illusionen beiseite legen und habe mich dann gefreut, als die Mauer aufsprang. Allerdings habe ich nicht gedacht, als ich dann die 90er Jahre mehr oder weniger genossen habe, habe ich nicht gedacht, dass wir in all das zurückfallen können. Und eigentlich, als es losging und so viel Druck auf uns ausgeübt wurde, das fing vor 3 Jahren an und wurde ja immer schlimmer bis heute, einschließlich Militarismus und alles. Also als das so losging, habe ich meine Freundin Walli Schmidt, die berühmte Schauspielerin, angerufen, von der ich weiß, dass sie versteht, was ich meine. Und habe ihr gesagt, jetzt haben sie es geschafft. Ich sagt sie, was haben sie geschafft? Ich sage, jetzt fliegt die DDR zurück. Ja, sehr, sehr gut. Walfriede Schmidt, wunderbar. Die ist immer noch köstlich und hat natürlich jetzt auch unter dieser Zeit gelitten. Wenn man so ein wichtiges Schauspielleben hat und so schöne Zeiten gehabt hat und wir Möglichkeiten, wir haben immer noch ein gemeinsames Programm und auf einmal ist das gestrichen und man weiß, die Zeit rennt weg. Irgendwann ist doch vorbei. Du hast eins gesagt, die 90er Jahre hast du genossen, das stimmt. Ich nenne die heute selbstironisch die neoliberalen Jahre. Da hat man das eigentlich gar nicht so empfunden. Da gab es einen breiten Meinungsdiskurs. Es gab sicherlich damals auch schon Meckerköpfe, die haben das damals auch schon anders gesehen. Ohne Frage, 100%ig sicher und auch aus heutiger Sicht mit Berechtigung. Ist ja eigentlich auch nicht schön, dass die dann am Ende Recht behalten. Nee, natürlich ist das nicht schön und mir war auch bewusst, damals gab es schon Solingen und noch viele andere furchtbar, Hoyerswerda, Rostock, das waren alles schreckliche Dinge. Allerdings waren die Menschen in so vielen verschiedenen Gruppierungen unterwegs und ich war mit meinen Leuten mehr oder weniger bei Lieder der Welt und Willkommen Immigranten war ein Lied damals von mir. Und deswegen, man konnte sich in den verschiedenen Ecken, in denen man sich befand, wohlfühlen und man hatte auch den Eindruck, man kann immer wieder Menschen dazu bitten und dazu gewinnen. Heute ist mir alles zu so einem Einheitsbrei geworden, von der Politik ganz zu schweigen. Wir spielen jetzt von dir Jeder soll, wünschen einen guten Auftritt, Carsten Troika. Da freue ich mich, wobei ich habe dir extra auch mal mein Assange-Lied geschickt. Den spielen wir auch. Alles klar. Fühlst du dich alleine, bist du bald zu zweit. Und dann 10, dann 100 oder mehr. Wenn die Straßen voll sind, dann ist Partyzeit. Und dann singt, wer singen kann, das ist nicht schwer. Jeder soll so leben, wie er leben mag. Jede macht für jeden über sich. Jeden Augenblick beginnt ein neuer Tag und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Jeder kann auch wissen, es ist nur die Angst, die geschürt wird von der Politik. Alles nur, damit du nicht zu viel verlangst, aber so kriegst du dein Leben nicht zurück. Keine Polizei darf in die Wohnung rein, wenn dem Staat dein Leben nicht gefällt. Was du sagst und denkst, gehört nur dir allein, und alles andere ist ein Fehler dieser Welt. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, soll doch treffen, wen er sehen mag. Jeder Kuss für jeden, der ihn will. Wer uns das verbietet, fühlt sich heute stark. Und dann und doch vielleicht schon morgen ist er still. Jeder soll auch singen, was er singen mag. Alle unsere Träume sind dann wahr. Wenn ich schon nach Liebe, Glück und Frieden frag, dann weiß ich, bin ich nicht alleine, ist ja klar. Und auch die Kinder sind wieder frei zu atmen, zu wachsen, zu denken, zu schreien. Die alten Leute sind mit dabei, zu tanzen, zu lachen, zu erzählen, zu sein. Und dann wird Frieden sein. Jeder soll so leben, wie er leben mag. Jede macht für jeden über sich. Jeden Augenblick beginnt ein neuer Tag. Und ja, auch der wird bald verschwinden, sicherlich. Hallo, hier ist Carsten Troicke und ihr hört das wunderbare Radio Marabu. Julian Assange mit Mut und hellem Haar hat Sympathie, die seinem Kampf für Wahrheit galt. Er war so jung und schön, sein Blick war klar. Sie zeigen ihn nur alt. Gefangen ist er Jahr um Jahr. Es sieht schon aus wie Mord. Er zeigte nur, was wirklich war. Und Dokumente gab er weiter Wort für Wort. Wenn Lügen einen Krieg entfachen, kann Wahrheit Frieden machen. Wer bedroht hier wen und wie und warum, wussten wir nie. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht. Ein Mann, der sich so sicher war. Free Julian Assange. wüssten wir nie. Alle Karten auf dem Tisch, anders geht es nicht. Alle Karten auf dem Tisch, anders geht es nie. Wie wollen wir es nennen? Schweizer Woche oder Köppelwoche? Auch egal, er hatte in dieser Woche einen sehr guten Lauf und auch den Rest der Woche wollen wir uns mit Roger Köppels Texten beschäftigen. Heute ziemlich Ungemütliches. Was mich wirklich aufregt, was mich immer wieder ärgert, weil ich keine Zeile darüber in den Schweizer Medien lese, ist diese fürchterliche Killerpolitik der ukrainischen Regierung. Ich muss das mit dieser Deutlichkeit, mit dieser Drastik hier ausdrücken. Ist für mich eine Schande. Ich habe darüber gesprochen, der Chef des Militärgeheimdienstes, Kirillo Budanov, der da prahlt, gemäß Londoner Times, wie viele russische Zivilisten, die Putins Krieg unterstützen, es gibt sehr viele russische Zivilisten, die das unterstützen, sie da umgebracht hätten und dass weitere Morde folgen würden. Unsere Medien glorifizieren diesen Killer-Geheimdienstmann der Tagesanzeige, der heimliche Star der Ukrainer. Dann haben wir dieses Todesportal, diese Todesliste, diese Feindesliste von diesem Mitrotovrets, behaften Sie mich nicht, mein Ukrainisch ist nicht einmal in Schwundstufe vorhanden. Dieses Portal, auf Deutsch übersetzt Friedensstifter, das in steckbriefartiger Form Kritiker, kritische Journalisten, auch aus dem Westen, Professoren, die eben einen Frieden wollen, die nicht für den Kriegseskalationsmodus sind, die nicht einfach alles nachbeten, was Kiew sagt, die sind auf dieser Liste vermerkt. Da wird zur Denunziation aufgerufen, ist eine Nichtregierungsorganisation, ich glaube, die bekommen auch Gelder vom Staat. Und einzelne der Leute, die schon auf dieser Liste stehen, sind auch tatsächlich umgebracht worden, was die Website dann zynisch vermerkt mit liquidiert, einem Stempel liquidiert. Das ist fürchterlich und das passiert in der Ukraine. Ich weiß nichts davon, dass Zelensky und seine Leute solche Websites, solche Denunziations- und man könnte fast schon sagen Mordaufrufportale, solche Fatwa-Portale schließen. Das läuft einfach weiter und da ist es eine Schande, dass die Schweiz das auch noch honoriert, dem huldigt, indem unsere Bundesräte sich da einspannen lassen für die Kampagnen des Herrn Zelensky und dass unser Parlament jetzt auch noch im Bundeshaus ihm einen roten Teppich ausrollt, damit er eine seiner unzähligen Videoansprachen halten kann. Und jetzt ist noch eine neue Nachricht herausgekommen. Das ist wirklich eine große Schande, was die Ukraine hier macht und ich weigere mich deshalb auch vor diesem Hintergrund da einzustimmen in diese Einseitigkeit und all die Leute, die die Ukraine glorifizieren und ihren Präsidenten, das sind auch die, die die Neutralität der Schweiz abschaffen wollen, die moralischen Druck aufbauen, damit man eben in der Schweiz hier da sich auch einreiht in diese Front der Selbstgerechten und der Scheinheiligen. Ukrainisches Nachrichtenportal lässt über Mord an Russen abstimmen. Das ukrainische Nachrichtenportal Unian erstellte eine Umfrage, welche russische Persönlichkeit das nächste Opfer eines Terroranschlags werden soll. An der Abstimmung beteiligten sich 300.000 User. Unian ist Partner unter anderem vom Spiegel und der BBC, BBC. Spiegel und BBC sind die Partnerpublikationen dieses Portals, das die Leser, die Nutzer fragt, welchen Russen sollen wir abknallen, sollen wir ermorden. Müssen Sie sich das mal vorstellen. Das ist die Ukraine. Jetzt kann man schon sagen, ja, die sind angegriffen worden, wir müssen das verstehen. Nein, man muss nicht alles verstehen. Es ist nicht alles entschuldigbar, auch wenn man angegriffen wird. Man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, warum man angegriffen wird. Das ukrainische Nachrichtenportal Unian ruft auf seinem Telegram-Kanal seine Leser zur Abstimmung darüber auf, welche russische Persönlichkeit als nächste dem ukrainischen Terror zum Opfer fallen solle. Zur Auswahl stehen unter anderem der Moderator und Kommentator Wladimir Solovyov, den habe ich interviewt, und die RT, Russia Today-Chefredakteurin Margarita Simonian unter leicht zu dechiffrierenden Pseudonymen. Bis heute haben rund 300.000 User an der Umfrage teilgenommen. Das Portal gehört zur 1+1 Mediengruppe, die wiederum dem ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoyski gehört. Kolomoyski, ein Förderer von Zelensky, ist allerdings jetzt auch im Zuge gewisser Korruptionsabklärungen vor den Kadi gezerrt worden. Unian gilt als Partner das deutsche Magazin Der Spiegel und die BBC. Mordaufrufe publiziert auf Partnermedien von Spiegel und BBC. Schwer zu glauben, schwer zu ertragen. Ich möchte sagen, wer hier wegschaut, trägt Schuld. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es geht noch heftiger. In Syrien. Dort wird gleich gemordet. Danach noch eine Meldung, die ich ganz bemerkenswert finde. Hier von Tyler Durden auf seinem Portal Zero Hedge. Folgender Titel: Pentagon walks back, claim it killed Al-Qaida-Leader in Syria. Das Pentagon läuft weg, ich übersetze wörtlich, läuft also weg vom Claim, verabschiedet sich von seiner Behauptung, es habe da einen Al-Qaida-Topmann in Syrien erschossen. Das sei offensichtlich nicht der Fall. Und das ist eine ganz fürchterliche Meldung, weil die zeigt Ihnen, dass die Amerikaner hier offensichtlich mit einer Drohne einen Mann erschossen haben, im Glauben, es handelt sich um einen Al-Qaida-Chef oder Al-Qaida-Führer. Und dann hat sich herausgestellt, der ist das gar nicht. Also bevor man weiß, wer es ist, erschießt man ihn. Das ist eine Cowboy-Justiz. Oder vielleicht sogar noch schlimmer als eine Cowboy-Justiz, weil im Westen hat zumindest der andere auch noch ziehen können und hat den, der auf ihn schießt, noch auf Augenhöhe gesehen. Das ist ja die viel feigere Methode. Sie kommen mit einer Drohne und erschießen einen von hinten, ohne zu wissen, ob es dann wirklich stimmt. Vorbeigeschossen die westlichen Werte. Liebe Hörerinnen und Hörer der kleinen Audiodatei, ich glaube wirklich an das Gute, auch dass das Gute siegen wird. Das kann es aber nicht sein. Ich mag das Jiddische von Carsten Troike. Hier ist seine hier und da Gesangspartnerin Sharon Brauner. Drei, vier Slotties hab ich gesehen, können glücklich sein. Die Luft ist frei, vor jedem gleich. Die Sinn, sie scheint vor jedem einem, Ruhm oder Reich, Reich, Reich, Reich. Ein bisschen Freude, ein bisschen Lachen, am Mund Freund, ein Schnäpsel machen. Hab ich gesehen, können glücklich sein. Einer in die ganze Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur up auf Geld. Sollen alle siechen, sollen alle kriechen, nur ihr tracht bei sie. Ich darf gesucht, da tue es, weil das Glück steht bei mein Tier. Ein bisschen Sinn, ein bisschen Regen, den Ort im Leben. Die Luft ist frei, vor jedem gleich. Die Sinn, sie scheint, Uhren oder Reich. Reich, Reich, Reich. Ein bisschen Freude, ein bisschen Lachen. Amul, ein Schnäpsel machen. Wie gesinnt, kann man glücklich sein. Kann man glücklich sein. Kann man glücklich sein. Hartmut Königs Kolumnen immer auf Radio Marabu, hier sein Friedenslied. Es wächst das Brot uns nicht von allein, und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf. Und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf. Und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Schön ist die Rose, schön das Licht, schön ist der Morgenwind, schön ist dein Gesicht, schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist, Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist. Schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist. Kultur auf Radio Marabu, Kästner mit Katrin Hosentopf. Sich erstreckt, da wird der Mensch nebst seiner Zeit, so lang wie hoch und weit und breit, von der Kultur beleckt. Oh, dass sie tausend Zungen hätte, noch gibt es Neger ohne Uhr und Dörfer ohne Operette und Eskimos ohne Klosette. Die Zunge raus, Kultur. Noch gibt es Frauen, die den Nabel zeigen und ohne Kleid und Scham spazieren gehen. Noch gibt es Männer, die im Dunkeln geigen und Leute, die, selbst wenn sie dumm sind, schweigen. Man kann das kaum verstehen. Künstlich her und unsere Nahrung in Tablettenform. Das Alter kennen wir nicht mehr. Bouillon mit Ei gewinnen wir aus Tee. Kurzum, es ist enorm. Der Straßenkehrer braucht das Abitur und muss belesen sein in Schund und Schmutz. Da denkt man manchmal, die Kultur, sie kann uns an, sie soll uns nur. Sie ist dazu im Stand und tut's. Sie ist dazu im Stand und tut's. Dankeschön.